Es ist 7:05. Das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Peter Toussaint. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Abpfiff in Stuttgart gerade und das ist der Achtelfinaleinzug für Deutschland bei der Fußball-EM. Das DFB-Team hat mit 2:0 gegen Ungarn gewonnen. Zweiter Sieg im zweiten Gruppenspiel. Für uns live in Stuttgart ist FFH-Reporter Michael Maxen. Und hier im Stadion läuft gerade völlig losgelöst von der Erde die Hymne dieser Fußball-Europameisterschaft. 2:0, der Sieg für das deutsche Team durch Jamal Musiala in der 22. Minute und den Treffer von Gündogan in der 67. Minute. Dieser Sieg am Ende auch verdient gegen die Ungarn, die hier ein gutes Spiel gemacht haben, aber Deutschland ist eben besser und steht nach diesem 2:0-Erfolg jetzt im Achtelfinale. Und damit zurück ins Studio. Ab 21 Uhr treffen dann noch Schottland und die Schweiz aufeinander. Im ersten Spiel des Tages trennten sich Kroatien und Albanien mit 2:2. Am helllichten Tag fallen vor einem Rüsselsheimer Asia-Imbiss Schüsse. Ein 45 Jahre alter Mann stirbt. Jetzt haben Spezialkräfte laut Polizei einen Tatverdächtigen in Schweden verhaftet. Er sitzt bereits in Untersuchungshaft. FFH-Reporter Florian Stendebach. Zugriff in einem Vorort von Stockholm. Die Polizei nimmt einen 40-Jährigen fest. Er soll vor ungefähr 2 Monaten mehrfach auf den 45-Jährigen gefeuert haben. Danach floh er ins Ausland. Die Behörden kamen dem Mann aber offenbar auf die Schliche und lieferten ihn nach Darmstadt aus. Es besteht laut Polizei Mordverdacht. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich Täter und Opfer kannten. Unklar ist aber noch, warum genau der Verdächtige schoss, was also Auslöser für die Tat war. Florian Stendebach, Darmstadt. Größerer Stromausfall in Budenheim im Kreis Mainz-Bingen. Grund ist eine Störung in einem Umspannwerk, hat die Mainzer Netze GmbH mitgeteilt. Man arbeite mit Hochdruck daran, den Ausfall zu beheben. Ich bin einfach nur müde, nicht amtsmüde. Das hat die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, gesagt, als Grund für ihren Rücktritt. Den hatte die 63-Jährige heute angekündigt. Ihr gehe die Kraft aus. Nachfolger soll ihr SPD-Parteikollege Alexander Schweizer werden, bislang Arbeits- und Sozialminister. Ein Preis für die ekligsten Toiletten der Region. Die goldene Klobürste wird unter 8 Schulen im Main-Taunus-Kreis vergeben. Das Online-Voting läuft noch bis Freitag. Kreisschulsprecher Marvin Schopf hat unserer Reporterin dazu gesagt. Wir Schülerinnen und Schüler verbringen unseren Lebensmittelpunkt hier mindestens 10 Jahre an Schulen. Das ist allerdings schon ein Dauerproblem. Die Toiletten sind kaum benutzbar, unhygienisch und die meisten Schüler ekeln sich davor, sodass wir ganz explizit fordern, dass der Kreis tatsächlich mal etwas ändert und einen zweiten Reinigungszyklus einführt. Das wäre eine praktische Lösung. Bei einer Schule mit 1500 Schülerinnen und Schülern ist das sonst nicht anders machbar. Welche Schulen im Voting sind, lesen Sie bei uns im Web und in der App. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Daniel Franzen. A7 Kassel-Fulda. Zwischen Bad Hersfeld-West und Kirchheimer Dreieck steht ein defekter LKW auf der rechten Spur. Hier bitte vorsichtig fahren. Und die A66 Wiesbaden-Frankfurt. Am Wiesbadener Kreuz in der Abfahrt zur A3 Richtung Frankfurt steht ein defektes Auto auf der mittleren Spur. Hier bitte auch vorsichtig. FFH, das Wetter. Es bleibt meist trocken heute Abend im FFH-Land. Bis zu 22 Grad sind noch drin. In der Nacht geht's dann runter auf 14 bis 7 Grad. Also stellenweise dann doch relativ frisch. Morgen am Donnerstag starten wir erstmal freundlich mit Sonne. Am Nachmittag und Abend müssen wir gebietsweise mit Schauern und Gewittern rechnen. Bis zu 26 Grad dann.